Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich's, Christkind kommt bald. In den Herzen wird's warm. Still schweigt Kummer um Tarm, Sorgen des Herzens verhallt. Freue dich's, Christkind kommt bald. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht. Hört nur, wie lieblich es schallt. Freue dich's, Christkind kommt bald.